Hallo, meine Magic Man. Hier ist ja wieder euer Coach Magic. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ich hatte schon ein volles Programm heute absolviert. Ich war heute früh im Gym. Ich war gleich um, ich weiß nicht genau, 10:30 Uhr war ich da oder kurz vor 11 Uhr. Schönes Brusttraining durchgezogen. Da war noch überhaupt nicht viel los und das finde ich immer richtig entspannt. Und dann sage ich zu dem einen Fitnesstrainer: Mensch, sag ich, ist ja gar nichts los hier heute Morgen. Er sagt, er hätte mal die letzten Tage sehen sollen. Dagegen ist es heute schon voll. Also es war wirklich toll. Man musste auf kein Gerät warten, man konnte überall sofort ran. Und der frühe Vogel und so. Also ich war wirklich froh, dass ich das Training heute Morgen schon absolviert habe. Dann habe ich heute Mittag nach dem Sport habe ich dann Kimber abgeholt. Der hat gerade gegessen, wir waren draußen und nach dem draußen hat er gerade gegessen und jetzt schläft er. Ja. Ja, dann habe ich schon das übliche Tagesgeschehen gemacht. Und jetzt bin ich hier und mache für euch ein Video. Und da freue ich mich auch schon richtig drauf, weil ich war dann nämlich auch noch vorm Training um 9 Uhr war ich bei einem Geschäftspartner von mir, einem ortsansässigen Bauunternehmer. Und das möchte ich unbedingt mit euch teilen. Aber erstmal Thema des heutigen Videos. Thema des heutigen Videos ist, und das hat mit dem Besuch bei meinem Geschäftspartner heute Morgen um 9 Uhr zu tun. Und zwar ist das Thema des heutigen Videos, schmeiß den Fernseher aus dem Fenster und das Gift der blauen Pille. Ja, genau so muss man es nennen, auf jeden Fall. Und ich möchte euch auch erklären, warum. Also das ist wirklich teilenswert, wirklich teilenswert. Und die besten Geschichten, die augenöffnendsten Geschichten, schreibt das Leben, man muss einfach nur hingucken. Und genauso war mein Erlebnis heute Morgen. Also wie gesagt, ich habe hier einen Geschäftspartner aus einem ortsansässigen Bauunternehmer und der hat 16 Mitarbeiter. Und ich fahre regelmäßig bei ihm vorbei, wir besprechen, was er baut, was ich später für ihn verkaufen soll und so weiter. Eine Hand wäscht die andere und beide das Gesicht, sagt man ja so schön. Und deswegen sehen wir uns eigentlich einmal die Woche. Einmal die Woche sehen wir uns, treffen uns zum Essen. Ich fahre zu ihm ins Büro oder er kommt zu mir oder wir telefonieren. Es gibt immer irgendwas, was wir irgendwie planen und besprechen müssen. Ja, dementsprechend war ich heute Morgen bei ihm ganz entspannt und habe gedacht, ich bringen uns gegenseitig, wir führen unser Gespräch, unser wöchentliches, bringen uns auf den aktuellen Stand. Und ja, wir haben ja draußen jetzt diesen Ausnahmezustand mit dieser besonderen Gefahr, die in der Luft rumschwebt. Jeder weiß, wovon ich rede. Deswegen waren ja auch die Fitnessstudios zu und so weiter. Und deswegen ist es jetzt so, dass wir uns dort nicht mehr mit Handschlag begrüßen. Er hat auch so einen Zettel dort hängen. Wir geben ihm nicht die Hand aus Unhöflichkeit, sondern da wir vorausschauend oder achtsam oder sowas sind, steht dann da. Und das finde ich auch soweit gar nicht schlecht. Das ist alles in Ordnung. Und man steht jetzt auch nicht mehr wie früher so dicht an dicht nebeneinander. Die Mitarbeiter halten auch alle so ein bisschen Abstand. Jeder versucht irgendwie mitzumachen. Und regelmäßig wird natürlich wie im Fitnessstudio auch alles desinfiziert, die Hände und so weiter. Und das war auch soweit in Ordnung. Das war's. Das waren alle Auflagen, die es dort gab in diesem Büro. Ist auch ein weitläufiges, geräumiges Büro. Nicht alle Mitarbeiter sind Büromitarbeiter. Das sind also auch Arbeitende mit ihren Händen. Also die sind nicht nur Schreibtischtäter, die da Kugelschreiber und Papier über den Schreibtisch schieben. Und dementsprechend ist da kein Dicht-auf-Dicht-Aufkommen. Also das ist schon ziemlich entspannt. Das sind maximal drei, vier Leute mal in einem Raum für kurze Zeit, auch mit richtig Abstand und so weiter. Naja, jetzt will ich jetzt darauf hinaus. Ich ihn begrüße, den Chef. Ich kenne ihn persönlich, wir kennen uns schon länger. Und ja, er war ein bisschen angespannt heute Morgen und sagte mir dann auch gleich, aber nächstes Mal, wenn du hierher kommst, weil mir ist schon aufgefallen, irgendwas stimmt hier heute nicht. Er hatte jetzt selber keinen Lappen im Gesicht. Aber ich habe draußen gesehen, die anderen Angestellten hatten Lappen im Gesicht, seine Bürofrau hatte einen Lappen im Gesicht. Und also wie gesagt, wir haben heute den 24.07. Vorher war das nie der Fall. Und ich habe, okay, er war so ein bisschen angespannt heute und war irgendwie auch nicht so richtig gesprächig und nicht so richtig gut drauf. Und er sagte dann auch gleich zu mir, der vierte Satz war, und wenn du das nächste Mal kommst, sagt er, musst du auch so einen Lappen vors Gesicht machen. Ich sage, ja, wieso das denn? Sag ich, das war doch hier sonst nicht die Regel, sage ich, wie kommt es dazu, dass es jetzt, sage ich, heute am 24.07. plötzlich bei dir auch losgehen soll? Ja, sagt er, meine Frau hat Angst. Ja, wie, deine Frau hat Angst, sage ich zu ihm. Ja, meine Frau hat die Nachrichten verfolgt und meint, es würde wieder losgehen und sie möchte nicht angesteckt werden und dementsprechend soll er bitte in seiner Firma darauf achten und die Mitarbeiter und so weiter sollen alle bitte diesen Lappen vors Gesicht machen. Ich sage, wie bitte, sage ich, deine Frau hat Angst? Wie kommt das denn? Und dann sage ich zu ihm, hast du wohl zu viel Fernseher geguckt, sage ich zu ihm, weil wo soll es denn herkommen? Seine Frau sitzt zu Hause, er arbeitet, ich weiß, dass sie keinen produktiven Beitrag in dem Sinne, also keine Ressourcen akkumuliert, um ihren Beitrag am Familienauskommen zu leisten, das weiß ich. Also sage ich, hat sie zu viel Fernseher geguckt, sage ich, oder hat sie sich da Angst machen lassen, oder was ist das Problem? Ja, sagt er, sie hat da die Nachrichten verfolgt und jetzt hat sie zu mir gesagt, ich soll das so durchsetzen. Ich sage zu ihm, du solltest mal lieber, sage ich, deinen Mitarbeiter, ich sage, du solltest mal lieber von deiner Frau zu Hause den Fernseher aus dem Fenster werfen, habe ich zu ihr gesagt, die soll mal aufhören, Fernseher zu gucken. Dann solltest du die Lappen von deinen Mitarbeitern von den Gesichtern nehmen, sage ich, und solltest sie ihr geben als Putzlappen, damit sie mal einen vernünftigen Beitrag zu Hause leistet, sage ich. Dann soll sie lieber die Tür oben, die Türrahmen und so weiter schön putzen, mal auf den Schränken schön abwischen und die Fenster putzen, anstatt hier solche Dinge zu veranstalten, die erst seit Stichtag heute, also wir haben das ja jetzt ein bisschen länger, und am 24.07. hat die da jetzt ihren Mann dahingehend manipuliert und dass er das jetzt so durchsetzt. Und da, ich war erschrocken. Ich kann so locker mit ihm reden. Ich sag, dann nimm dir mal lieber den Fernseher weg und schmeiß den lieber aus dem Fenster. Dann kann ich hier bei dir nicht mehr reinkommen, sage ich, wenn du das tatsächlich durchziehst, sage ich, weil so mache ich da nicht mit. Gut, das war dann wieder ein bisschen lockerer. Er hat dann auch gemerkt, ich nehme ihn jetzt auch gar nicht mehr so richtig ernst, das mit Humor dann auch so ein bisschen. Aber ich war schon erschrocken, dass was das auswirken kann. Und genau deswegen muss der Fernseher aus dem Fenster geworfen werden. Ich werde euch am Ende dieses Videos auch ein Video verlinken, warum man aufhören sollte, Fernsehen zu gucken. Warum ich hier auch keinen Fernseher habe, werdet ihr bei meiner Roomtour sehen, weil ich irgendwann erkannt habe, zwischen Dschungelcamp und Germany's Next Topmodel und ewig wird eine neue Sau durchs Dorf gepeitscht und was soll das? Also letztlich und endlich werden wir, und das ist auch eine große Red Pill, die ich verinnerlicht habe, Information heißt, wir werden in Form gebracht. Wir bekommen dort nicht das zu sehen, was wir wissen müssen, sondern das, was wir wissen sollen. Das im Wesentlichen. Das muss man einmal verstehen. Und deswegen gibt es auch ein ganz interessantes Video hier auf YouTube. Das werde ich euch am Ende hier in der Infobox unter diesem Video verlinken. Passt perfekt als Augenöffner zu diesem Thema. Sollte sich jeder mal die Zeit nehmen und sich das diese 30 Minuten mal anschauen. Ich hatte auch erst kurz überlegt, wieder so einen kleinen Bildschirm zu machen, das hier nebenbei so als Zitat mitlaufen zu lassen und das zu dazu was zu sagen, um das mit euch gemeinsam zu gucken, aber ich bin dann zu dem Schluss gekommen, dass es einfach keinen Sinn macht. Jeder von euch sollte dieses Video, was ich hier unten verlinke, unbedingt draufklicken. Ist von einem anderen Channel, ich weiß, jetzt habe ich nicht recherchiert, wer das jetzt gemacht hat, aber es ist sehr augenöffnend, man sollte es wirklich mal sehen. Und das unterstreicht auch nochmal meine Aussage, schmeißt den Fernseher aus dem Fenster. Oder wenn ihr das Geld braucht, macht natürlich ein Foto, macht bei eBay Kleinanzeigen rein und weg damit. Wenn man das Video gesehen hat, was ich jetzt hier unter verlinke, das ist ein Augenöffner. Danach merkt man, oha. Was ich da von klein auf gesehen habe. Und da wird einem natürlich regelmäßig diese blaue Pille verabreicht. Und daher auch Fernsehen, TV, Television heißt ja auch für mich, die Sprache ist immer so präzise. Wir haben alle nur verlernt, unsere eigene Sprache zu verstehen. Television heißt nichts anderes als Tell-a-Vision. Also erzähle eine Vision oder erzähle eine Geschichte. So, nichts anderes ist das. Television, TV. Und das muss man erstmal begreifen. Und dann guckt man da auch mit ganz anderen Augen rein. So, jetzt wieder zurück zu dem Unternehmer. Seine Frau hat jetzt eine Vision bekommen, ein Update quasi, die hat Tell-a-Vision genutzt und deswegen hat sie jetzt Angst. So, hätte sie die Lappen genommen und hätte schön geputzt, hätte sie auch nicht so viel Angst. So, weil dann hätte sie sich über ein schönes blitzblankes Haus gefreut. Stattdessen hat sie in den Fernseher geguckt und jetzt hat sie Angst. Diese Angst, jetzt fordert sie von ihrem Mann, dass sie möchte ja jetzt. Das hat sie jetzt bis gestern war da nichts. Also heute ging das erst los, dass er mir auch gesagt hat, nächstes Mal komme ich auch mit dem Lappen. Nein, ich komme nächstes Mal nicht mit dem Lappen, weil dann hätten wir es gleich machen müssen. Also jetzt spielt es auch keine Rolle mehr. So, jetzt aber plötzlich hat sie zu viel TV gesehen und jetzt hat sie Angst. So, und jetzt soll ich das da auch mitmachen. Die ganze Belegschaft muss da mitmachen. Alle haben plötzlich diesen Lappen im Gesicht. Und nur weil sie eine neue Vision hat, weil sie Fernsehen gesehen hat, und das ist total verrückt. Das ist total verrückt. Und jetzt ist er, und deswegen, ich werde mein Video auch nochmal hier zum Ende verlinken, die Bibel ist Red Pill. In der Bibel steht ja auch, die Frau soll nicht ihren Mann belehren. Die Frau soll von ihrem Mann im Stillen lernen, und zwar zu Hause. Sie soll ihren Mann fragen, was wir jetzt machen. Sie soll nicht ihrem Mann sagen, was jetzt getan wird. Und das ist genau der Fehler. Diese Frau hat jetzt ihrem Mann gesagt, was sie jetzt möchte. und er ist betaisiert, das merkt man damit, und setzt das um. So, jetzt haben seine Mitarbeiter natürlich ein Problem, weil sie sind jetzt in der Hierarchie natürlich Angestellte bei ihm. So, er ist jetzt ein Beta, ist von seiner Frau betaisiert, sie sagt ihm, was jetzt zu tun ist, und sie sagt ihm von zu Hause aus, sie ist Hausfrau, sagt ihm von zu Hause aus, was sie verlangt, was die Belegschaft umzusetzen hat, damit sie sich vermeintlich sicher fühlt. So. Und er ist jetzt natürlich der Beta-Mann, aber in der Firma ist er natürlich der Alpha der Angestellten, weil er ist ja der Chef und er ist ja dementsprechend auch weisungsbefugt. So, und die Mitarbeiter sind natürlich oft finanziell abhängig und dementsprechend muckensinnig. So. Das heißt, der Chef ist aber eigentlich ein Beta. Was bedeutet das jetzt, wenn man jetzt der Angestellte von einem Beta ist? Dann ist man der Beta von einem Beta. Mehr Betaisierung geht quasi gar nicht. Es ist schrecklich. Deswegen ist auch für mich Teil der Red Pill, sich irgendwann selbstständig zu machen. Also ich schätze niemanden gering, der in irgendeinem Angestelltenverhältnis ist, weil er damit gerade über die Runden kommen muss. Aber das Ziel kann niemals sein, unter einem Beta der Beta zu sein. Das ist ja total... Also ich möchte es nicht sein. Ich denke, mein Standpunkt ist da klar. Deswegen bin ich auch seit über 10 Jahren selbstständig, weil für mich war das dann irgendwann nicht mehr akzeptabel. Also mich unterzuordnen ist sowieso nicht ganz so mein Ding, wie ihr merkt. Also ich kann mich schlecht unter Chefs unterordnen, ich kann mich schlecht unter Frauen unterordnen. Dem Einzigen, dem ich mich unterordne, ist Gott. Und das war's. So, dementsprechend, ja, ich denke, die Message ist da wirklich klar. Was ich euch nur noch zum Abschluss dieses Videos zeigen möchte, ist, es gibt ja einmal diesen Stofflappen, den hatte ich ja schon mal bei dem einen Thumbnail auf, mit runter mit der Maske, da ging es ja um das Fake-Up. Und nur mal als kleine Augenöffner am Rande, das verteilen die bei uns bei Famila, das ist ein ortsansässiger Lebensmitteldiscounter. Und da gibt es vorne am Eingang für jeden ein Gesichtslappen aus Pappe. Das ist Pappe. Ich habe gedacht, ich traue meinen Augen nicht. Die liegen da in so einem Karton. Also die liegen dann da so offen. So, also flach, so übereinander. Mit einem Gummiband, das man dann hier durchmachen und hier durchmachen soll. Und dann hat man einen Gesichtslappen. Den soll man sich dann hier so vormachen. Hier steht es auch drauf. Famila. Und was steht da noch? Mit Abstand am besten. Mit Abstand am besten. Also wirklich, machen auch noch einen Marketingwitz da draus. Hier, mit Abstand am besten. Famila. Markant und was da alles so zugehört. Aus Pappe. Aus Pappe. Also da frage ich mich jetzt wirklich allen Ernstes, wen das denn hier jetzt... bei dem hätte ich mir, also dass das vielleicht nochmal irgendwie was rausfiltert, hätte ich mir jetzt vorstellen können. Aber atme ich denn hier an der Pappe nicht vorbei? Und was nimmt die Pappe dann jetzt aus der Atemluft raus? Oder auch wenn ich da rein niese, dann geht das doch oben alles raus und was ändert das? Also ja... Wie gesagt, wenn ihr das Video jetzt auch noch hier am Ende seht, dann werdet ihr merken, der Fernseher ist also wirklich Television. Und das musste ich auch erstmal begreifen. Ich komme aus einer Fernsehgucker-Familie. Jedes Weihnachten gab es Sissi und die 10 Gebote. Ich konnte es nicht mehr sehen. Meine Mutter hat das rauf und runter gehört. Jedes Weihnachten wieder Familienguck, Sissi, Wetten das, die Hitparade, was meine Mutti da alles gesehen hat im Fernsehen. Also unglaublich, das ist der Gehirnmixer, was sie da gesehen hat. Und das merke ich beispielsweise auch, wenn ich mich mit meinem Vater unterhalte. Der hat 40 Jahre lang, wurde der in Form gebracht. Der hat nach der Arbeit 40 Jahre lang in die Kiste geguckt. Der ist für ein normales Gespräch jetzt auch nicht mehr zu greifen. Das ist wirklich vorbei. Also wenn die Television dort stattgefunden hat und ihm wurde die Vision erzählt, dann ist er auch für was anderes nicht mehr zugänglich. Das wurde da gesagt, dann ist das so. Punkt. Brauche ich auch gar nicht mehr diskutieren, habe ich verstanden. Was ich damit nur sagen will, es ist unglaublich, was für Verwicklung das für einen Mitarbeiter haben kann oder wie das in der Firma plötzlich umgesetzt wird, weil die Frau zu Hause Fernsehen geguckt hat, anstatt den Putzlappen zu nehmen. Anstatt ihren Mann zu fragen, wie wir jetzt damit umgehen, sagt sie ihrem Mann, wie jetzt damit umgegangen wird und dieser Beta-Mann setzt das dann auch noch um. Ja, Männer, es ist unglaublich, es ist unglaublich. Und das ist ja auch diese Verwicklung, die man dann hat. Also die Frau ist eigentlich der Alpha. Die Frau ist der Superboss. Sie bestimmt, sie hat Angst, irgendwas passt ihr nicht. Das geht jetzt durch die komplette Wertschöpfungskette. Und da merkt man, wer jetzt eigentlich der CEO ist und wer nur die ausführenden Organe innerhalb dieser Firma sind. Sie ist der wahre CEO. So, jeder Mitarbeiter hat sie zu pleasen und ihr wohlgefällig zu sein und sie vernünftig anzugucken, weil sonst ist seine Zeit da gekommen. Sie ist die wahre Chefin. Und sie hat jetzt Angst und sie hat diesen Einfluss auf ihren Mann, genau diese Dinge so umzusetzen. Ja, das ist die völlige Betaisierung. Und wie gesagt, wenn man jetzt als Mitarbeiter da jetzt unter dem Chef als Angestellter ist, ist man der Beta von dem Beta. Und das ist der totale Beta. Also, und das ist jetzt der jetzt da rumläuft mit dem Lappen im Gesicht, bei was er vorher nicht gemacht hat. Wie gesagt, er macht es jetzt erst seit dem 24.07. in diesem Unternehmen. Vorher musste das da nicht sein. Und ich bin froh, dort kein Angestellter zu sein, weil das hätte ich jetzt auch nicht mehr einführen lassen. Also von Anfang an hätte ich da mitgemacht, wenn es jetzt gehießen hätte, okay, wir haben jetzt diese Gefahr in der Luft, ich bin jetzt wie gesagt kein Arzt, ich kann das jetzt nicht einordnen, ich habe dazu meinen Standpunkt, den möchte ich hier aber gar nicht zum Besten geben. Das soll auch gar nicht Grundlage dieses Videos sein. Es geht hier wirklich darum, einfach zu sagen, wie diese Verwicklungen sind und der Fernseher hat ihr was gesagt und was das für Konsequenzen hat bis in diese Unternehmung rein, heute Morgen passiert. Und das ist dann das Gift der blauen Pille. Also diese Verkettung kann man sich ist schwer vorzustellen. Also jetzt ist sie vorstellbar, aber man ist plötzlich der Beta-Beta einer Frau, mit der man überhaupt nicht zusammen ist, nur weil man Angestellter in einer Firma ist. Ja, das sind alles so Momente, die machen einen wirklich wach. Für mich nicht mehr vorstellbar. Aber die Verkettung finde ich krass und wollte ich einfach mal mit euch teilen. Solche Geschichten schreibt nur das Leben. Ja, Männer, ich denke, meine Message ist klar. Schön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich auf eure Kommentare, ich freue mich auf eure Daumen hoch. Ich freue mich auf eure weiteren Abos. Es sind ja, stand jetzt schon 1021, glaube ich. Danke dafür. Wir sehen uns morgen. Tschüss.